herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 2 2014. Wow, ich hab's immer noch nicht, hab mich immer noch nicht versprochen, 2013 gesagt, ja. bin gut, ich werd immer besser, ja. Titel der Folge: Daten, Daten, Überwachung auf Raten, ja. Was ich reimt, ist normalerweise gut, aber in dem Fall überhaupt nicht, ja. Die News sind zwar ein bisschen, schwach ausgefallen, diesmal, das heißt wenig, aber dafür haben es in sich. Zum Beispiel, dass die CDU-CSU, ja, offenbar die Vorratsdatenspeicherung um jeden Preis möchte, und das obwohl, von der EU-Seite kam, dass es hier offenbar Schwierigkeiten gibt und der die Gesetzesvorlage aus der EU, die umgesetzt werden soll, ja, womöglich gar nicht mit dem Recht in der EU vereinbar ist. Ja. Und deswegen sollten also erstmal die Vorgaben abgewartet werden. Das hat der neue Bundesjustizminister Heiko Maas eben auch getan. Er hat gesagt, okay, er wartet jetzt erstmal das Urteil ab. Da gibt es aber heftige Kritik von der CDU, CSU, dahingehend, dass man also auf jeden Fall eine Vorratsdatenspeicherung schon verabschieden muss. Es würden immer weiter, ja, Verbrechen oder Straftaten nicht aufgeklärt werden. Deswegen, was natürlich auch nach Meinung von vielen Experten Humbug ist. Ja. Dennoch sträubt sich bisher, glücklicherweise muss man sagen, dieser Heiko Maas. Möglicherweise gibt es auch noch einen Koalitionskrach deswegen. Denn Maas zeigt sich eigentlich ablehnend gegenüber dem dieser ganzen Vorstellung, dass man eben Daten ohne besonderen Anlass von Menschen einfach so speichert, weil sie vielleicht mal relevant werden könnten. Ja, so geht es einfach nicht. Man kann nicht ein ganzes Volk unter Generalverdacht stellen. Und deswegen ist es eigentlich nur richtig, eben abzuwarten, bis überhaupt klar ist, ob das überhaupt rechtlich in der EU erlaubt ist. Ja. Zwar hat auch das Bundesverfassungsgericht bereits ja entschieden, dass die Vorratsdatenspeicherung in dem Ausmaß oder in der Art, in der es der Bundesregierung vorher gemacht hatte, rechtswidrig ist. Ja. Und da strenge Vorgaben gemacht hat, wie man das überhaupt umsetzen kann. Und da stellt sich auch die Frage, wie kann man das denn umsetzen? Und auch der Einwurf ist natürlich berechtigt, ob tatsächlich eine EU-Richtlinie dann so streng sein kann, wie die engen Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht gegeben hat. Nur kann denn überhaupt durch die Vorgabe vom Bundesverfassungsgericht hier was gemacht werden? Und da ist nämlich die Frage, die EU hat ja quasi Deutschland dazu gedrängt bzw. gezwungen, mit Androhung einer Strafe jetzt endlich die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen, obwohl das Bundesverfassungsgericht eben entschieden hat, dass es so nicht legal ist. Das geht nicht in Deutschland. So, will man das jetzt noch schnell machen, damit man sagen kann, ja, aber das ist ja EU-Recht, ja, müssen wir umsetzen? Um da dann eben jetzt zu verhindern, dass nach dem Kippen dieser EU-Richtlinie unser Urteil des Bundesverfassungsgerichtes eben als einziger Maßstab vorhanden ist, was ja eigentlich auch so sein soll, weil dann wird nicht viel möglich sein, ja, und das ist auch richtig so meiner Meinung nach, aber hier mutet es an, als ob jetzt noch schnell hier ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung schnell durchgedrückt wird, bevor dann offiziell das Ganze eingestampft wird, weil es eben rechtlich nicht machbar ist. Ja, so. Dass die CDU-CSU das in dem Koalitionsvertrag mit der SPD zusammen ausgehandelt hat, ist schon schlimm genug. War aber irgendwo klar, dass die SPD natürlich mit der Anzahl der Stimmen hier nicht alles bestimmen kann, ja. Immerhin hat die CDU die Wahl gewonnen, ja. Muss man auch sagen, leider. Es spricht nicht gerade für die deutsche Bevölkerung, aber okay, gut, was soll's. Muss man uns damit abfinden. Aber dass eben jetzt hier so massiv Druck ausgeübt wird auf den Justizminister, der ist übrigens von der SPD, das ist schon auch bedenklich, finde ich, denn er hat letztendlich dieses Ministerium übernommen. Wenn damit die Politiker in den Parteien nicht einverstanden sind, dann müssen sie den Minister eben absetzen. Ja, dazu benötigen sie dann auch entsprechende Abstimmungen und auch Gründe, um das zu tun, weil man kann ja nicht einfach so einen Bundesjustizminister einfach so mal hoppla die hopp absetzen, ja, weil einem das Handeln von dem nicht gefällt, ja. Da ist, also noch ist es jedenfalls nicht so einfach möglich, ja. Also das ist schon ziemlich bedenklich. Nun gut, bedenklich ist auch, was hier so eine Firma anbietet, wobei, ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass ich das überhaupt sag, ja, noch vor einem Jahr hätte ich das überhaupt nicht so gesehen. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert mit den gespeicherten Daten, um was geht's? Das iLock Miris, ja, also quasi ein Iris-Scanner, der die Beschaffenheit der Retina einscannt, ja, der Netzhaut, und dann eben entsprechend Sachen freischalten kann, beispielsweise die Tür öffnen, also wenn man das am Eingangsbereich hat, dann kommt man nur mit dem Auge des gespeicherten Benutzers rein, ja, oder zum Beispiel an Computersysteme statt ein Login, ja. Wer jetzt denkt an ein Smartphone, da gibt's aber andere Ansätze mit der integrierten Kamera natürlich bei den Smartphones, das bietet sich da an. Das Gerät hier ist aber ein separates Gerät, ungefähr so groß wie eine kleine Maus, Computermaus, ja, und kann dann eben positioniert werden an den entsprechenden Geräten und dann schaut man da rein und dann schaltet das Gerät eben den Zugang frei. Das hört sich gut an, das ist auch okay, ist sicherer als ein Passwort, ja. Nur da stellt sich nun mal wieder die Frage, wo werden denn die Daten der Netzhaut gespeichert? Ja, wo werden die denn abgelegt? Ja? Ich weiß, es ist schon ziemlich nervig, dass man momentan alles hinterfragt, aber man muss schon sagen, ja, dass es immer wichtiger sein wird, genau mit diesen Fingerabdruckscannern. Es ist vollkommen unmöglich, also ich kann es absolut nicht empfehlen, jemals ein iPhone oder irgendein anderes Gerät mit einem Fingerabdruck freizuschalten, denn irgendwo sind die Daten, die Daten des Fingerabdrucks quasi gespeichert in digitaler Form, ja. Und was mit diesen Daten passiert, ja, das ist eine gute Frage. Hat man erstmal die Daten dieses Fingerabdrucks, ja, kann damit Unheil gestiftet werden. Und zwar in einem Maße, da könnte man jetzt wieder ein riesengroßes Schreckensszenario malen, aber ich sage nur eins. Alles, was mit diesen Daten geöffnet werden kann, würde dann auch geöffnet werden mit diesen entsprechenden Erkenntnissen. Ja? So ist es nun mal. Was man noch alles damit machen kann, Fingerabdrücke fingieren, ja, ähnliches, alles kein Problem. Ja, Chaos Computer Club hat es schon demonstriert in einem gewissen Umfang. Ja. So sieht's aus. Also, bin mal gespannt, wie sich das hier noch entwickelt mit dem Augenscanner. Wie gesagt, grundsätzlich ist die Idee sehr, sehr gut. Wir müssen das Passwort auch ablösen. Das Passwort ist einfach nicht mehr zeitgemäß, zu unsicher und hat zu viele Nachteile. Aber ob jetzt ein Augenscanner dafür das Richtige ist, ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass es eher sowas wird wie Gadgets, ähnlich wie USB-Sticks. Theoretisch könnte man das alles schon machen mit USB-Sticks, wo man selbst einen Code, einen sehr, sehr, sehr, sehr komplizierten Code, mehrere Kilobyte groß praktisch, theoretisch auch mehrere Megabyte groß, unknackbar, in den nächsten paar hundert Jahren. Und dann eben damit seine Geräte freischalten beispielsweise. Ja. Da muss man eben diesen USB-Stick hüten, ja, und auch die Kopien hüten wie seinen Augapfel, ja, damit da niemand rankommt. Und in der Tat ist es eben so ein Schlüssel. Ja. Wie bei einem Schlüssel. Wenn man seinen Wohnungsschlüssel verliert, ja, oder seinen Autoschlüssel, dann kann das riesengroße Konsequenzen haben. Ja. Aber es ist was Physisches. Ja. Stell mal vor, man ist an der Tür und sagt, Sesam, öffne dich. So. Und jeder, der kommt und sagt, Sesam, öffne dich, und geht die Tür auf. Ja. Das heißt, man braucht keinen physischen Gegenstand mehr. Man weiß einfach das Wort, ja, in dem Fall das Passwort, und dann kommt man rein. Vollkommen veraltet und unsicher. Ja. Hat man etwas Physisches, dann muss man dieses Physische auch haben. Ja. Das ist eben wiederum ein besseren Ansatz. Ja, ich weiß, es gibt da natürlich Einschränkungen. Schließlich muss ja auch das Gegenstück davon vorhanden sein. Aber da gibt es natürlich auch solche Codes, wie bei GPG beispielsweise, wo man ja dann zwar sich authentifizieren kann, aber trotzdem der Schlüssel nicht auf der Gegenstelle vorhanden sein muss, der komplette Gegenschlüssel. Okay, aber ich will das jetzt weiter vertiefen. Letztendlich wird es eben nicht an der Sicherheit wieder mal hängen, sondern an dem, was umsetzbar ist und am besten vermarktbar ist und am besten patentierbar ist. Und so ein Code auf einen USB-Stick, das wäre die ultimative Lösung für alle, kostenlos. Aber das wird sich genauso wenig durchsetzen, wie sich GPG durchgesetzt hat, um zum Beispiel bei Firmen rechtsverbindliche Dokumente zu unterschreiben. Ja. Stattdessen kommt jetzt dieses unsichere, geknackte D-Mail, ja, und was weiß ich, was dann noch an Konkurrenzprodukten kommt. Und das soll sicher sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das wird noch lustig werden in Zukunft. Aber okay, so war es ja auch bei Betamax. Bei Betamax und VHS, ja, da hat sich auch das viel, viel schlechtere System durchgesetzt, ja. HD, DVD, Blu-ray, was genauso. Wie gesagt, es kommt auf die Vermarktung an. Toyota will einen FCV, einen Wasserstoff-Brennzellen-Hybrid in Serie bauen. 2015 soll es schon losgehen, also nächstes Jahr. Und Toyota hat sehr viel Erfahrung in der Vermarktung von solchen neuen Technologien. Das hat Toyota eindrucksvoll demonstriert beim Toyota Prius, ja, der erste, sag ich mal, Hybrid, wo weitläufig akzeptiert wurde und zu einem, ja, Massenprodukt wurde. Viele Millionen Prii fahren weltweit durch die Straßen. Also Toyota hat da auch die Puste dazu. Der weltgrößte Hersteller von Automobilen, ja, das weiß man bei uns oftmals nicht so gerne, ja, dann denkt man immer VW wär's, die Presse schreibt da auch gern mal so ein bisschen was Richtung VW, aber weltgrößter Hersteller ist Toyota und deswegen können die da auch besser agieren. Dieses Auto fährt, wie gesagt, mit einer Wasserstoffbrennzelle. Hybrid habe ich das deswegen geschrieben, weil es ist eben so, dass durch diese Brennstoffzelle wird Elektrizität erzeugt und die speist dann quasi den Elektromotor vom Auto, natürlich mit einer Pufferbatterie, ganz klar. Und damit ist also möglich, ohne weiteres 310 Meilen, ja, weit zu fahren. Und ich denke mal, das ist eine gute Zahl, weil ja, weiter kommt man normalerweise auch nicht, oder nicht viel weiter, ja, mit dem kleinen Tank, ja. 500 Kilometer sind das etwa. Und das wird gehen, ja. Klar, muss natürlich irgendwo Wasserstoff dann zum Nachfüllen vorhanden sein. Auch hier wird ja heftig dran gearbeitet. Es gibt sogar schon Wasserstofftankstellen in Deutschland von früheren Experimenten, inwieweit das man hier nutzen kann. Das wird sich dann zeigen. Ja. Klar wird es natürlich das Problem geben mit den Wasserstofftankstellen, aber Toyota hat die Puste dazu, das hier anzuleiern. Ja. Das Gute dabei ist, dass eben außer Wasserdampf nicht viel in die Atmosphäre entlassen wird. Und somit ist es ein sehr, sehr umweltfreundliches Auto, kann eben als Zero Emissions geführt werden, ja, weil eben Wasserdampf rauskommt. Und das ist schon ein Riesenschritt, quasi ein Elektroauto, das endlich mal eine vernünftige Reichweite hat. Und zwar wirklich rein elektrisch, nicht mit dem Opel Ampera verwechseln. Der kann zwar auch 500 Kilometer fahren, aber nicht elektrisch. Da schaltet sich der Benziner zu und lädt dann eben die Batterie auf, damit eben das Auto so weit kommen kann. Also ist mehr oder minder so ein Art Hybrid. Ja. Ja, und hier ist das eben dann zum ersten Mal ja, emissionsfrei 500 Kilometer. Das ist doch mal gar nicht schlecht. Ja, man könnte sogar dem einen Vorteil gegenüber den anderen Elektroautos zugestehen, denn hier wird tatsächlich keine Emission beim Erzeugen der Elektrizität frei, ja, was ja bei dem Aufladen an der Steckdose nur dann der Fall ist, wenn man auch bei einem Ökostromanbieter ist, der nur aus erneuerbaren Energiequellen eben den Strom nutzt. Ja, also das ist ein Problem. Allerdings muss man auch sagen, für die Herstellung von Wasserstoff in größeren Mengen, da wird es auch noch einige Hürden zu nehmen geben. Deswegen ist der Entschluss, das 2015 in Serie rauszubringen, ziemlich mutig. Aber wie gesagt, das war auch extrem mutig, als der Prius in Serie gegangen ist. Ja, dann da hatten sich auch nicht alle das träumen lassen, dass der mal so erfolgreich wird. Ja. Und deswegen, ja, bin gespannt. Also das Design wird bestimmt nochmal geändert. Das sieht zu futuristisch aus. Für mich wäre das optimal. Ja, das Design gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich glaube nicht, dass das hier ein normales Straßendesign wird. Das ist unwahrscheinlich. Egal. Ja, die Videospiele. Konsolen, die sind in vollem Krieg miteinander, ja. Ja, das ist es, Leute, das ist halt so. Ja, Business is War, das weiß man schon, und besonders wenn Fans hinten dran stehen, ja, Fanboys. Und deswegen war von Anfang an natürlich Microsoft Xbox gegen Sony PlayStation das Schlachtfeld seit eh und je. Und in der Tat hat sich jetzt aber ein deutlicher Gewinner gezeigt in der ersten Runde, also in der ersten Schlacht, und das heißt beim Erscheinen. Ja. Sony PlayStation 4 hat sich tatsächlich 4,2 Millionen Mal verkauft seit Ende 2013. Und Microsoft Xbox nur 3 Millionen Mal, das heißt 1,2 Millionen Mal mehr. Ja, als eben die Xbox One, und das ist fast die Hälfte von den Xbox One-Verkäufen nochmal dazu. Und deswegen ist es schon ein riesiger Erfolg für die PlayStation 4. PS4, also damit der klare Gewinner bei der Markteinführung. Und das ist noch nicht alles. Dadurch, dass eben die PlayStation 4 bis zum heutigen Tag extrem schlecht zu bekommen ist, beziehungsweise gar nicht mehr zu bekommen ist, waren das fast alles Vorbestellungen, beziehungsweise die noch wenigen, die dann nach und nach ausgeliefert wurden in die einzelnen Geschäfte, sehr wenige Stückzahlen. Da haben viele Leute, einfach weil sie gar keine andere Next-Gen-Konsole bekommen können, dann doch zur Xbox One gegriffen, obwohl sie eigentlich eine PlayStation 4 haben wollten. Da hat Sony riesen Mist gebaut. Ja, die Verkaufszahlen von der PlayStation 4 könnten viel höher sein, weil die Nachfrage ist so hoch, es gibt gar nicht genug PlayStation 4, wie die Leute kaufen wollen. Und von daher ist es natürlich auch sogar noch eine Zahl, wo man sagen kann, hier einige Xbox One wurden nur gekauft, weil keine PlayStation 4 verfügbar waren. Plus nochmal, es wären mehr PlayStation 4, gekauft worden, wenn man sie denn überhaupt kaufen könnte. Ja. So einfach ist es nicht. Ja. Bis zum heutigen Tag in den Geschäften, wo ich gucke, keine einzige PS4 ist dort deponiert. Ja. Alles voll Xbox One-Kartons. Das ist schon ziemlich eindeutig. Aber gleichzeitig auch schlecht für Sony, denn die Leute, die jetzt eine Xbox One kaufen, weil es keine PlayStation 4 mehr gibt, die werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ganz so schnell auch noch eine PlayStation 4 kaufen. Das sind verlorene Kunden und das habe ich auch schon vorher mal gesagt. Das Schlimmste, was eine Firma machen kann, ist ein Produkt anbieten, das die Leute wollen, aber nicht kaufen können. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Da werden nämlich die Leute richtig sauer auch. Ja, dann will man sein sauer verdientes Geld ausgeben für ein Produkt und man kann es nicht bekommen. Ich glaube, was Schlimmeres als Konsument gibt's gar nicht. Ja. Also wenn man etwas nicht kaufen kann, weil man kein Geld hat, da kann man sich ärgern. Aber wenn man das Geld hat und kann etwas nicht kaufen, weil es nicht verfügbar ist, das ist richtig ärgerlich. Ja, und da wird man auch richtig sauer auf die ein oder andere Firma. Und ich weiß, ihr sagt, das ist doch nur eine Spielekonsole. Tja, dann ich habe die Videos ja schon verlinkt gehabt, was alles passiert ist beim Launch der PS4. Ja, nur eine Spielekonsole. Ja, Leute würden Schlägereien, haben Schlägereien angefangen wegen nur einer Spielekonsole. Ja, die schlagen sich die Köpfe ein deswegen. Ist nun mal so. Ja. Heutzutage hat man eben auch First World Problems bei uns hier. Ja. Und das wird auch eindrucksvoll demonstriert von dieser, naja, ich sag mal, von diesem Kult, diesen Selfies, ja, was da gibt. Der Ausdruck gefällt mir nicht ganz so gut, aber ich hab nichts gegen diese Selfies, ja. Man tut es gern so in so eine Schublade bringen oder stopfen, so unter dem Motto, ja, die selbstdarstellerischen Narzissten, ja, wie sie da hier sich selbst versuchen, immer in den Mittelpunkt zu stellen. Er tut mir leid, aber Fakt ist, in dem Leben ist man eben nun mal der Mittelpunkt, ja. Und warum sollte man das nicht auch nach außen tragen? Offenbar schauen es die Leute ja an. Und ich finde es manchmal auch ganz witzig. Man bekommt große Eindrücke davon. Und einer hat es jetzt geschafft, ja, meiner Meinung nach den besten Selfie abzuliefern. Ja, des Jahres 2013. Und zwar ein Selfie bei einem Flugzeugabsturz. Und zwar gewollt. Ja, also nicht der Flugzeugabsturz, sondern das Selfie. Da stürzt tatsächlich eine Maschine ab mitten im Ozean. Nein, mitten im Ozean ist zum Glück noch ein bisschen Küste zu sehen. Schon wären die wahrscheinlich auch nicht mehr gerettet worden und wir könnten ein Selfie nicht sehen. Das Flugzeug stürzt ab in den Ozean. Ja, das wird auch tatsächlich aufgenommen von jemand mit einer Handykamera. Dann steigen die Leute aus, ziehen die Rettungswesten an und tatsächlich macht dann jemand ein Bild von sich in der Rettungsweste im Wasser und hinten dran das untergehende Flugzeug. Und meiner Meinung nach eben absolut das Selfie des Jahres. Und damit würde ich auch sagen, hat das seine Berechtigung. Ja. Also das ist wirklich hammerhart, sowas zu machen. Da hat also gute Nerven, in der Situation noch schnell ein Bild von sich selbst zu machen, wenn man im notgewassert ist, ja, und hinten dran das Flugzeug untergeht. Wow, kann ich denn das sagen, ja? Der Mann hat Nerven aus Stahl. Irre. Ich weiß nicht, ob ich so viel Nerven hätte, das so zu machen. Ja. Mir ist es schon zu stressig, wenn ich ein cooler Geocache gefunden habe, mal so ein Selfie zu machen. Manchmal mache ich, aber oftmals, fast immer, ist mir einfach zu viel Stress, das zu tun. Ja, aber es kommt wahrscheinlich auch daher, weil, naja, sag mal, wenn ich jetzt ein hübsches Mädel wäre oder so, ja, dann würde ich auch einigermaßen Klicks dafür kriegen. Aber naja, als Mann hat man es mit solchen Selfies und Klicks, naja, nicht ganz so gut das Los getroffen. Also, ja, es ärgert mich auch, ne? Ich wollte ja schon immer Net-Idol werden, ja, Netzidol. Aber da sieht man am besten ziemlich gut aus, ist weiblich, jung und guckt ganz lieb und goldig. Ja, und dann wird's auch was mit den Klicks. Und zwar leck mich am, ne, also ganz gewaltig mit den Klicks geht's da ab. Ja. Das sehe ich als die Selfies von AKB 48, ja, nach 2, 3 Minuten über 500 Kommentare, das ist die Kommentargrenze bei Google Plus, mehr kann man nicht geben, und schon nach 1, 2 Minuten sind die Kommentare voll, ja. Also die beliebtesten Bilder auf jeden Fall, ne? Die Selfies von den hübschen Mädels. Selbst Katzen haben da Schwierigkeiten mitzuhalten. Unglaublich. Aber so, ne, als Typ ist das nicht ganz so gut. Aber ich bin mir sicher, der kriegt genug Klicks, der hat genug Klicks bekommen für diesen Selfie, weil der ist natürlich rekordverdächtig. Also als Mann muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen, ja, um hier Klicks zu bekommen mit einem Selfie, ne? Ziemlich heftig. Ja, ein Thema ist mir noch aufgefallen die Woche, wo ich gern mal was dazu sagen möchte, und zwar, es geht um die PGP-Zertifizierung von Heise für Mailverschlüsselungen. Ich bin ja Befürworter von PGP-Verschlüsselung, ja, dazu braucht man einen Key, und von daher finde ich erstmal grundsätzlich die Aktion zwar gut, aber dass man dann eben, um diesen Schlüssel zu zertifizieren, ja, zur Echtheitsbeglaubigung sozusagen, einen Personalausweis braucht und dorthin muss, ja, das finde ich ehrlich gesagt für lächerlich. Weil meiner Meinung nach ist es ja wichtiger, dass man einen Schlüssel hat, bei dem man auch Daten auch anonym verschicken kann, sicher verschicken kann, so dass man sicher ist, dass die Daten auch von denjenigen sind. Ja. Und das wird ja dadurch gewährleistet, dass man selbst einen privaten Schlüssel hat, mit dem man einkommende Nachrichten entschlüsseln kann. Das heißt, ich muss nicht den Schlüssel von dem Gegenüber haben, beziehungsweise ich muss den zwar haben, aber ein Public Key, ja, reicht, aber für den zu entschlüsseln, der verschlüsselt ja die Nachricht mit meinem Public Key, ja, und nicht mit seinem Key. Dafür, um das festzustellen, ob das auch tatsächlich mein Key ist, kann man seine Keys bei sogenannten Key-Servern lagern oder auf seiner privaten Webseite sozusagen. Ja. Da kann man dann öfters mal nachkontrollieren, ob der noch stimmt. Und damit kann dann quasi anhand von der E-Mail-Adresse, die dort eingetragen ist, aber auch so dann sehen, okay, das ist mein Schlüssel. Beispielsweise, ich übermittle jemand meinen Schlüssel auf sicherem Wege, dann hat er meinen Public Key. Wenn er mit diesem Key die Nachrichten verschlüsselt, dann kann ich den entschlüsseln mit meinem Schlüssel. Ist der Public Key manipuliert, kann ich seine Nachrichten nicht mehr entschlüsseln, sondern nur noch ein anderer könnte die Nachrichten entschlüsseln. Es sei denn, derjenige hat den PGP-Key, den Public Key, verschlüsselt meine Nachrichten neu, schickt mir es über seinen Account mir wieder zu. Ein durchaus berechtigtes Szenario, aber deswegen über einen Key-Server kann man dann schauen, ist das auch tatsächlich der Key? Und es gibt solche Unterschriften, natürlich Designs, wo man das auch nochmal dann richtig sehen kann. So. Was hier jetzt allerdings gemacht wird, ist, man holt denjenigen, den seine Mails verschlüsselt werden sollen, aus der Anonymität heraus, ja, und somit ein Stück Sicherheit weg, ja, denn nun weiß man, dass dieser Key dieser echten Person gehört, ja. Und zwar alle wissen das, und nicht nur derjenige, dem man den Key auf sicherem Wege übermittelt hat. Das ist nämlich ein großes Problem. Ich sehe hier eine kleine Diskrepanz, ja. Ich finde, GBG-Keys sollten auch anonym sein, um einen weiteren Schutz eben zu gewährleisten gegenüber anderen, vor allem wenn es dann eben um nicht kommerzielle Sachen geht. Kommerzielle Sachen, muss ich sagen, werden ja mit dem dank dem DE-Mail, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, sowieso nicht per GBG verschlüsselt. Ja, also ich kann nicht meine Einkommensteuererklärung, ja, mit GBG verschlüsseln, das dem Finanzamt schicken. Das geht nicht. Ja, da muss ich über das unsichere Elster das machen. Das schon, ja, sagen, reden wir nicht drüber, wie da die Daten verschlüsselt wurden bei der Übertragung. ja, und deswegen ist es eben meiner Meinung nach kontraproduktiv. Ich finde, es ist nicht korrekt, hier sich auszuweisen. Ich finde, es würde reichen, wenn man einfach hier feststellt, seinen Key nimmt, der wird zertifiziert ohne Ausweis, auch auf anonyme Namen zertifiziert und dann eben, dass man einen Schlüssel hat, wo eben ein anderer nachgucken kann. Ja, der wurde festgestellt, das ist tatsächlich dem sein Schlüssel, ja, und dann kann der ja auch zum Beispiel, was weiß ich, Mountain Dew 123 heißen, ja, der Typ, ja, und das ist das Handle sozusagen, Mountain Dew 123, ja, und dann hat man eben auch die entsprechende Bestätigung, ja, das ist Mountain Dew 123, ja. Damit ist dem normalen Schicken von Mails ja kein Abbruch getan, weil eben sichergestellt ist, dass es eben dieser ist, wie auch immer er sich heißt oder nennt, ja, aber hier Namen, ich meine, toll, wenn einer Hans Müller heißt, das ist super, dann heißt der Hans Müller, kann einer von 10.000 Schlüsseln sein oder 100.000 Schlüsseln, ich weiß nicht, Hans Müller halt, ja, sagt man genauso wenig, ja. Namen sind was für Grabsteine, das habe ich schon öfters gesagt, ne. Fertig. Gut, okay, also anonym bleiben, bleibt anonym, Leute, ja, bei der GBG-Verschlüsselung, macht einfach den Key, ja, hortet ihn auf eurer eigenen Webseite oder euer Blog, da könnt ihr es auch einbauen gut, oder auf euren Webspace, Cloudspace, ja, und macht da eine Checksumme da draußen, eine MD5-Checksumme beispielsweise, um eben das sicherzustellen, dass da euer Key nicht manipuliert wird. Tragt euch auf öffentlichen Key-Servern ein, ja, wählt aber eben einen Namen, den ihr erfindet, ja, so dass ihr auch dann sicher sein könnt, dass hier mit eurem Schlüssel und eurem Namen, ja, keine Metadaten gespeichert werden, weil da ist nämlich auch ein Problem ja vorhanden. Da weiß man gleich, du hast hier mit deinem Schlüssel das verschlüsselt. Bumm, das geht so nicht. Ja, trashed. Gut, ja, dann noch was. Bundesregierung sagt, das Streaming ist kein Verstoß, beziehungsweise das Anschauen von Streams, ja, Vorsicht, ist kein Verstoß gegen Urheberrecht. Natürlich ist illegales Streaming anzubieten sehr wohl ein Verstoß, aber sich das anzugucken, die Streams, das ist kein Verstoß gegen das Urheberrecht. Das hat die Bundesregierung quasi klipp und klar gesagt. Leider geht das eben nicht ganz so weit, wie man das gerne hätte. Da müsste vielleicht ein Gesetz gemacht werden. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, muss für alles, was erlaubt ist, ein Gesetz gemacht werden, um klarzustellen, dass es erlaubt ist? Ich finde nicht. Solange es kein Gesetz gibt, das klipp und klar das verbietet, ist es erlaubt. So rum funktioniert eigentlich das Recht, ja. Und alles andere versuchen eben Abmahnanwälte hier so zurechtzubiegen. Klar, um einen letztendlichen Schutz zu machen, könnte man das expliziter sagen im Gesetzestext. Aber ich sehe eigentlich keine Verpflichtung vom Gesetzgeber her, zu regeln, was erlaubt ist, sondern nur zu regeln, was verboten ist. Und wenn etwas nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Ja, so funktioniert die Welt eigentlich. Und andersherum wäre das ja ein reaktionärer Staat, ja, wo alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Ja, zum Glück ist das bei uns noch nicht der Fall. Es ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Ja. Also, einige sehen das natürlich dann hier sehr enttäuschend, dass eben kein Gesetzestext hier entworfen wurde. Aber ich finde, die Aussage ist eigentlich klipp und klar. Hier kann auch juristisch nicht mehr viel Spielraum gehalten werden. Also wenn jetzt ein Gericht nochmal wegen diesen Red Tube Abmahnungen zu Ungunsten eines Abgemahnten entscheiden würde, dann wäre das absolut ein riesiger Skandal und ich glaube, das kann sich selbst die Justiz nicht leisten. Und es wurde ja auch schon von allen möglichen Seiten klargemacht, viele Experten und auch von juristischer Seite her schon, dass das eben nicht illegal ist, ja, und dass die Abmahnungen eben mehr oder minder gegenstandslos sind. Vorsicht, gegenstandslos sind sie nicht, ja, ich bin zwar kein Rechtsvertreter und ich kann auch hier keine Rechtsberatung geben, das will ich auch nicht, aber klipp und klar ist meiner Meinung nach, dass diese Abmahnungen eben keinen Bestand haben werden. Und das sind eben auch viele Experten derselben Meinung. Und hier das Justizministerium hat ja auch klare Worte schon gesprochen. Der eigentliche Skandal, die Herausgabe der IP-Adresse ist natürlich schon ziemlich heftig. Da muss auch noch weiter geforscht werden, wie das möglich sein konnte, dass hier deutsche Gerichte diesen Fehler machen. Dennoch kann man hier diesen Abmahnungen gelassen entgegensehen, aber man darf sie nicht ignorieren. Ja, das wird immer wieder davor gewarnt, nicht ignorieren, Einspruch einlegen, notfalls eben auf eine Verhandlung ankommen lassen. Hier kann man sagen, noch nie waren die Chancen so gut, ein Verfahren zu gewinnen, ja, als bei so einer Abmahnung wegen einem Red Tube Stream. Also da sehe ich keine Chance für noch so ein hinterwäldlerisches Gericht, das hier anders entschieden wird, weil alles andere wäre ein Riesenskandal und da würde sich die Presse drauf stürzen. Das ist also nicht mehr machbar. Das ist nicht mehr vertretbar, ja, eine Entscheidung zugunsten oder gegen den Abgemahnten hier in diesem Red Tube-Fall. Also ganz locker bleiben, Einspruch einlegen, vor Gericht gehen und gewinnen. Ganz einfach. So würde ich das mal machen. Ja. Xbox, ja, und dann sind wir am Ende. Ja. Ich habe ja vorhin schon was von der Xbox One geredet. Warum ist die eigentlich, wird die nicht so gut verkauft wie die PS4? Nein, ich werde die Frage nicht beantworten, weil ich glaube, es gibt auch keinen wirklichen Grund jetzt zu sagen, deswegen wird die PS4 besser verkauft oder deswegen verkauft sich die Xbox One nicht so gut. Ich glaube, den einen Grund wird es nicht geben. Ja, und das wäre auch unfair. Und viele werden mit ihrer Xbox One mehr als zufrieden sein. Ja. Einige sind allerdings schon besonders zufrieden, nämlich die Trolle, ja, die hier auftauchen bei Call of Duty Ghosts. Leute, da hat nämlich tatsächlich einer was gemacht, ja. Der hat sich Xbox One Signout genannt, ja, der Typ, als sein Spielername im Spiel. Und dann hat er eben Sachen angestellt im Spiel. Schaut euch mal das Video an, dann lacht ihr euch kaputt. Hat er eben Sachen angestellt im Spiel, sodass die Leute sauer auf ihn wurden, ja, und haben dann eben so vor Wut seinen Namen eben gerufen, ja. Ja, zum Beispiel, hau ab, Xbox One sign out. Ja, und was dazu geführt hat, dass die Xbox One das als Befehl erkannt hat, Xbox One sign out, und dann den Bildschirm, das Spiel praktisch ging weg und es kam ein Bildschirm, wo man nochmal bestätigen konnte, dass man eben sich abmeldet von der Xbox One. Ja, natürlich haben das einige tatsächlich gemacht, ja, nochmal bestätigt und waren dann tatsächlich draußen, ja, aus dem Online-Spiel. Aber manche haben es, oder die meisten haben es dann eben noch rechtzeitig gemerkt und fanden es dann eben mehr oder minder witzig. Manche haben eine richtig coole Reaktion losgelassen, ja, das eine Mädel hier, ich glaube, die Jungs haben jetzt echt Chance, oder der Typ hat echt Chancen bei dem Mädel jetzt, ja. Ich glaube, die war beeindruckt. Also, es ist aber schon eine ziemlich krasse Idee gewesen, sich so zu nennen und damit eben das Auslocken der Xbox One zu provozieren. Gleichzeitig aber zeigt das natürlich auch, was eben so eine Sprachsteuerung auch einen Nachteil mit sich bringen kann. Ja, da muss man ja aufpassen, was man sagt. Ja. Und je mehr eben mit der Sprachsteuerung möglich ist, desto schlimmer kann das werden. Ne? Also, man sieht, es hat immer alles zwei Seiten. Ne? Und die eine Seite von der Rios Wohnsicht ist, ich tue immer ziemlich lange, ziemlich viel Müll quatschen. Und die andere Seite ist, dass sie auch irgendwann zu Ende geht. Und die ist jetzt zu Ende. Und damit möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, wo ihr mich finden könnt. Google Plus Rios Wochensicht könnt ihr oben in die Suche eingeben und dann seht ihr die Google Plus Seite zur Rios Wochensicht. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com, RYO. Auf der Webseite unter wochensicht.thenetcast.com. Da findet ihr auch den GBG-Key, um mir eine verschlüsselte Nachricht zu schicken. Ja. Wochensicht.thenetcasts.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com mit S. Ja. Dann landet ihr irgendwo anders da. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!